Woche brauchen sie das Ding nachträglich zu bearbeiten. Für die 8 bis 10 Tage. Ist ja nicht weiter, ist ja nur bestätigt und dann. Ja, ich sehe es, aber.